In der großen Professor van Dusen Chronik habe ich mich stets bemüht zu variieren. Die großen Fälle in CinemaScope, die mir eigentlich am liebsten waren, wechseln sich ab mit kleinen normalen Fällen. Allerdings gibt es für die Denkmaschine keine normalen Fälle. Hier in dieser Geschichte gibt es keinen Mord, nur einen raffinierten Diebstahl. Das ist übrigens das Schöne auch für mich an der Reihe, dass eben doch zahlreiche Folgen da drin sind, die ohne Mord und Totschlag auskommen und trotzdem spannende Krimis sind, was ja nicht unbedingt so das Alltägliche für Krimis sind. Das finde ich eine der Vorzüge für mich bei deiner Reihe. Im Fernsehen wird ordentlich gemordet, in Tatorten. Auch in Büchern wird grausam gemordet. Und das ist... Gerade in Skandinavien. Ja, genau. Ja, aber da war ja nun van Dusen meines Wissens nicht wirklich unterwegs. Nee. Und insofern... Aber das finde ich eben das Tolle, dass eben so eine Geschichte wie die ganz ohne irgendwelchen Mord auskommt, trotzdem spannender und unterhaltender, war ja mit unser Anspruch, unterhaltender Krimi sein kann. Die Namen in dieser Geschichte habe ich gefunden, sie mir nicht ausgedacht. Der Millionär Osgood P. Quackenbush kommt aus einem kleineren Western, der da heißt Die Karawane der Frauen. Aha. Von 49, glaube ich. Und Maureen O'Shaughnessy, die Diebin, stammt aus einem Roman meines großen Kollegen Hammett mit anderen, aber auch irischem Namen. Irland spielt sowieso in dieser Geschichte eine große Rolle. Dann haben wir eine Rolle hier in dem Hörspiel, die durch diverse Schauspielerstimmen gegangen ist. Einer der wenigen, das ist Caruso, der wurde gelegentlich immer mal wieder von anderen Schauspielern wahrgenommen. In dieser Folge ist es Herbert Stass gewesen, der meine Schlüsselszene, was ihn betrifft, ist die, wo er Spaghetti serviert und sich so dämlich anstellt dabei, dass er den ganzen Teller Mrs. Quackenbush übers Kleid schüttet und das mit Hoppla irgendwie quittiert. Irgendwie, das ist so ein ganz kleines Ding, das nach all den vielen Jahren diesen Krimi betreffend bei mir hängen geblieben ist, als mich persönlich unterhaltender Faktor. Ich hoffe, nicht nur mich persönlich. Nee, das ist, diese ganzen Slapstick-Elemente habe ich ja ganz bewusst mit einem Hang zum Karlauern eingearbeitet. Ja. Und dann ist noch, was so mein persönliches Umfeld angeht, taucht in diesem Krimi bei van Dusen zu Hause, das weiß natürlich nur ich und jetzt alle die uns zuhören, dass die Standuhr, die im Hintergrund tickt und ab und zu auch mal schlägt, die aus meinem Elternhaus in Wuppertal ist. Die war so schön, da habe ich die irgendwann mal, als ich meine Eltern besucht habe, habe ich diese Uhr aufgenommen und dachte, die muss irgendwie bei van Dusen auch Platz finden, was sie dann auch hat. Also es gibt an diesem Beispiel auch viel Persönliches, was außer der Freundschaft zum Autor mich mit dieser Folge verbindet.